Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 16. Mit The Graham Central Station, Sly and the Family Stone, Walter Bishop Jr., Brooke Benton, John Littlejohn, Adolphus Bell, Bobby Lewis, Danny Parker, The Dixie Cups, Barney Kessel und Al Hendrickson, George Benson, Andres Segovia, Charlie Jordan und Betty Davis. Call that girl dirt. Somebody that just loves to learn and I know. another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them. You see, it's in the blood. Both kids are good to mom. Blood's thicker than the mud. It's a family affair. Family affair. Still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. Uh-huh. You can't leave 'cause your heart is there. But you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down. But you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair. Dreimal Soul und Funk aus der ersten Hälfte der 70er Jahre. Bette Davis, Don't You Call Me No Tramp aus dem Jahre 1974. Danach Graham Central Station, It Ain't No Fun For Me, 1973. Gefolgt von Sly and the Family Stone, Family Affair, 1971. Die drei eben gehörten Interpreten hängen gewissermaßen auch zusammen. Sly and the Family Stone existierte von 1966 bis 1983 in verschiedenen Besetzungen mit dem Bandleader Sly Stone. Bis 1973 war Larry Graham, der Erfinder der Slap-Technik am Bass, Mitglied dieser Band. 1973 gründete er dann The Graham Central Station, deren Musiker zum Teil Bette Davis auf ihrem Debütalbum von 1973 begleiteten. Bette Davis war natürlich nicht gleichbedeutend mit der Schauspielerin Bette Davis, einem Hollywood-Star aus den 30er Jahren. Da war Bette Davis noch gar nicht geboren. Betty Gray Mabry wurde 1944 in North Carolina geboren, ging mit 17 Jahren nach New York City, um dort einen Nachtclub zu leiten und als Model zu arbeiten. Dort traf sie auch auf Miles Davis, der sie 1967 ehelichte. Da wurde aus Betty Gray Mabry Betty Davis. Dadurch, dass Miles Davis eine fast 20 Jahre jüngere Frau hatte, hörte er natürlich dann auch andere Musik, die er mit einer gleichaltrigen Frau vielleicht nicht gehört hatte, zog sich dementsprechend auch modischer an als Herr der mittleren Jahre und ermutigte seine junge Frau, es doch mal selbst mit der Musik professionell zu versuchen. Das geschah auch 1973, da war die Ehe allerdings schon geschieden. Bette Davis nahm drei sehr gute Alben auf, die sich leider nicht verkauften. Und das vierte Album, was schon aufgenommen war, wurde erst gar nicht veröffentlicht. Auch das ist keine Seltenheit. Nicht lange danach zog sich Bette Davis aus dem Musikgeschäft zurück und blieb ihm bis zu ihrem Tod im Februar 2022 fern. Solche Karrieren mit Brüchen oder auch Abbrüchen, wie zum Beispiel auch bei Connie Converse, laden eine gewisse Art von Musikjournalisten ein, ihre Fantasien und Ideologien auszutoben und als Vehikel für sich selbst zu nutzen. So wird zum Beispiel in einem Nachruf des Nachrichtenmagazins Spiegel Bette Davis die wildeste Frau ihrer Zeit genannt. Ungekrönte Königin des Funks, passte angeblich in kein Raster und war natürlich ihrer Zeit voraus. Platte Klischees und Halbwahrheiten geben sich die Klinke in die Hand, so dass der sich informierende Leser auf die Idee kommen könnte, dass vor Bette Davis noch nie in der Popmusik, in der schwarzen Popmusik, über Sex gesungen wurde. Tatsächlich taten das schon Ma Rainey, Bessie Smith, klassische Blues-Sängerinnen in den 20er Jahren. In einem Musikgenre, das ausschließlich von Frauen dominiert wurde. Genug der Klage und Anklage meinerseits. Es folgt Soul Turnaround, ursprünglich aufgenommen von Freddie Hubbard auf dem Atlantic Label 1969. Wir hören die Interpretation des Pianisten und Keyboarders Walter Bishop Jr., Soul Turnaround. We'll be right back. während ab Mitte der 60er Jahre in Europa Bluesmusik als amerikanisches Kulturgut angesehen und gefeiert wurde, wurde die Musik in ihrer amerikanischen Heimat entweder ignoriert von der weißen Bevölkerung größtenteils oder als Tanzmusik angesehen, so bei der schwarzen Bevölkerung. Das hatte zur Folge, dass unbekanntere Blues-Interpreten, die über keine eigenen Hits verfügten, einfach nachspielen mussten, und zwar nicht nur Blues, sondern eben auch Rhythm and Blues oder Popmusik schwarzer Künstler. Dafür gebe ich jetzt mal zwei Beispiele. Zuerst Brooke Benton, das Original Kiddo aus dem Jahre 1960, gefolgt von einer Live-Version des gleichen Titels, John Littlejohn mit seiner Bluesband, aufgenommen Ende der 70er Jahre in Chicago, und der Rock'n'Roll-Hit Tossin' and Turnin', ursprünglich von Bobby Lewis, aufgenommen und zum Hit gemacht. Zuerst die Version von Adolphus Bell, einer One-Man-Band, und danach kommt die Originalversion von Bobby Lewis. Adolphus Bell war übrigens als Teenager einmal Nachbar des gleichaltrigen George Benson und spielte in einer frühen Band von ihm Kontrabass. George Benson verließ relativ schnell die Band und Adolphus Bell merkte, als Bandleader taugt er nicht viel, beziehungsweise es ist gar nicht so leicht, eine Band zusammenzuhalten und Auftritte zu bekommen, die noch etwas Geld abwerfen. Konsequenz daraus, Gründung seiner One-Man-Band, und er spielte dann natürlich Gitarre statt Kontrabass. Adolphus Bell war Semi-Profi, das bedeutete, er spielte in seiner Freizeit gegen Geld auf Partys oder auch mal auf der Straße. Angesprochen auf seinen Karrierehöhepunkt, sagte Bell: Das war, als mir der Hollywood-Schauspieler Teddy Savalas in Las Vegas $200 Trinkgeld gab. I told you, baby, how I feel. One word can close this deal. Baby, be my queen of hearts. Please give me that love you've got. Won't you say yes? Don't you say no? Make me feel good, kiddo. Maybe I'm just wasting time. Can't get you off my mind. You could make me feel so good. I know you could if you only would. Won't you say yes? Don't you say no. Make me feel good, kiddo. I wrote you a 6-page letter. I called you on the phone. But you started talking about the weather. Kiddo, don't you know that's wrong? I can't stand this playing around. Help me up, don't let me down. Kiss me, baby, tell me so. If you love me, let me know. Won't you say yes? Don't you say no. Make me feel good, kiddo. I wrote you a 6-page letter. I even called you on the phone. But you started talking about the weather. Kiddo, don't you know that's wrong? I can't stand this playing around. Help me up, don't let me down. Kiss me, baby, tell me so. If you love me, let me know. Won't you say yes, don't you say no. Make me feel good, kiddo. Make me feel so good, so, so good, kiddo. But all that night, just thinking about you. Everything was running right. Thought I was tossing and turning. I was a turning and tossing. I was a tossing and turning on. I keep the blanket on the floor. Turn my pillow upside down. I make a movement at the door. I was a turning and tossing. I was a tossing and turning all night. Stepped out of bed, turned on the light. I went back to the kitchen, get myself a good bite. Roll up the shade, turn on the light. I jumped back in the bed before the middle of the night. The clock lost that was back and forth. Couldn't get you out of my mind. I read the midman at the door. Thought I was tossing and turning. I was a turning and tossing. I was a tossing and turning on. Out of bed, turn on the light. I went back to the kitchen, get myself a little bite. Roll up the sheet, turn on the light. I jump back in the city for the middle of the night. The clock now stabbed was black and cold. Couldn't get you out of my mind. I bet you've been let go. Thought I was tossing and turning. I was a turning and tossing. I was a tossing and turning all night. Yeah! I couldn't sleep at all last night. Kick the blankets on the floor. Turn my pillow upside down. I never, never did before. Because I was tossing and turning. Turning and tossing. Tossing and turning all night. Jumped out of bed. Turned on the light. I pulled down the shade. Went to the kitchen for a bite. Rolled up the shade. Turned off the light. I jumped back into bed. It was the middle of the night. The clock downstairs was striking four. Couldn't get you off my mind. I heard the milkman at the door. Cause I was tossing and turning. Turning and tossing. Tossing and turning all into bed. It was the middle of the night. The clock downstairs was striking four. I couldn't get you off my mind. I heard the milkman at the door. Because I was tossing and turning. Yeah, tossing and turning. Danny Barker, Banjo-Spieler, Gitarrist und Sänger aus New Orleans, nahm 1948 den Titel Chocomo Fino Hey auf. Fünf Jahre später nahm der damals 19-jährige James Sugar Boy Crawford einen unter anderem durch diesen Song inspirierten Titel auf, der Chocomo hieß. Und obwohl er dessen Autor war, ihm ganze $5 einbrachte. Das Lied wurde immerhin später ein Hit mit dem ebenfalls aus New Orleans stammenden Dixie Cups. Da hieß allerdings der Titel Aiko Aiko und wurde später von Grateful Dead, Ron Sivon, Dr. John, Cyndi Lauper und den Bellstars nachgespielt. Die Bellstars platzierten das Lied in dem Film Rain Man. Ich präsentiere jetzt zuerst die Inspirationsquelle für Aiko Aiko, Danny Barker. Danach die Dixie Cups mit einem früheren, noch nicht ganz so ausgereiften Studiothek, der später ihr Hit werden sollte. Aiko Aiko aus dem Jahr 1965. In dieser früheren Version hört man noch ein wenig die Unsicherheit der Sängerinnen und kleine i-Tüpfelchen wie der Einsatz eines Basses fehlen auch noch. Nicht selten sind es die kleinen Dinge, die ein Arrangement interessant machen. Chocomo Findo, hey. Gonna shake 'em on down on a Mardi Gras day. Chocomo Findo, hey. Everybody. Chocomo Findo, hey. Everybody. Chocomo Findo, hey. Everybody. I'm gonna drink my much wine on a Mardi Gras day. Chacomo Findo. Oh, you better stop messing around. Oh, you better stop messing around. Cause the bot's gonna put you in a cold, cold ground. You better stop messing around. Oh, the Mississippi's deep and wide. Oh, the Mississippi's deep and wide. It was a sad, sad day when the fool jumped in. Chacomo Findo. You better leave my wife alone. If I catch you, you'll be dead and gone. Chacomo Findo, hey. Everybody. Oh, the monkey's got a pretty face. Everybody. The monkey's got a pretty face. Everybody. Just go look in a looking glass. The monkey's got a pretty face. Everybody. Jagamo Findo, Hanane, Jagamo Findane, Giacomo Finale, Giacomo Finale, Giacomo Finale. Sun up in the sky, stormy weather. Can't get my poor self together. It's raining all the time. Life is bare, blooming misery everywhere. Stormy weather. Can't get my poor heart together. It's raining all the time. Since you went away, the blue walked in and met me. If you stay away, old rocking chair gonna get me. Yes, I only hope the Lord above will let me walk in that sun once more. Can't go on, everything I have is gone. Stormy weather, can't get my poor self together. It's raining all the time. And met me, and I only know the rocking chair won't get me. I only hope that the Lord above will let me walk in that sun once more. Can't go on, everything I have is gone. Stormy weather, can't get my poor heart together. It's raining all the time. Raining all the time. It's raining all the time. Die beiden Gitarristen Barney Kessel, Leadgitarre, und Al Henriksen, zweite Gitarre, spielten 1956 Midnight Sun ein. George Benson 10 Jahre später Stormy Weather. Al Henriksen wurde 1920 in Texas geboren und spielte wie Barney Kessel unter anderem bei Artie Shaw's Gramercy 5. Genau wie Kessel arbeitete er auch als Gitarrist für Filmkomponisten und Arrangeure Lalo Schifrin, Henry Mancini, Quincy Jones, Nelson Riddle, alles Leute, die hoch im Kurs in den 50ern und 70ern und darüber hinaus standen. Es bleibt das Thema Gitarre. Aus den 50ern und 60ern gehen wir zurück in die 30er Jahre. Andres Segovia 1935 und Charlie Jordan Two Street Blues 1930. Beide Gitarristen waren Altersgenossen, hatten natürlich nichts miteinander zu tun. Das wird jetzt im Musikalischen Fundbüro nachgeholt. Segovia trat tatsächlich schon seit 1907 öffentlich auf. Das schaffte nicht einmal der 1890 in Arkansas geborene und in St. Louis ansässige Jordan, der in Blueskreisen als Gitarrist höher eingeschätzt wurde als Sänger. In der Folge dessen wurde er häufig als Studiogitarrist eingesetzt bei so bekannten Bluesgrößen wie Petey Wheatstraw, Memphis Minnie, Big Joe Williams oder Roosevelt Sykes. Bevor ich diese beiden Titel spielen werde, möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Das war's mal wieder mit dem Musikalischen Fundbüro. Bis zum nächsten Mal, Frank Framat Matthias. Keep my poor heart aching, You see them barbers all the time. And there was but the one thing ever started me to drink. There was but the one thing that ever started me to drink. Even that's when I sat down, Lord, and I began to think. I said, for you yesterday, baby, yeah, you come poking up here today. Son, for you yesterday, mama, yeah, you come poking up here today. Baby, I didn't think you'd treat your daddy this way. I got a plum good woman, Lord, in this town somewhere. I got a plum good woman, Lord, in this town somewhere. Just put me down on 2 Street, think I'll find my good gal there. Why?